Erster Abraham war nun sehr alt. Gott gab ihm in allem viel Gutes. Zweiter Abraham sprach zu seinem ältesten Diener. Dieser Diener verwaltete alles für ihn. Dritter der Diener musste Abraham etwas versprechen. Er sollte keine Frau aus Kanaan suchen. Vierter, er sollte in Abrahams Heimatland gehen. Dort sollte er eine Frau finden. Fünfter der Diener fragte, was ist, wenn die Frau nicht mitkommt? Soll ich Isaak dorthin bringen? Sechster Abraham sagte, nein, bringe meinen Sohn niemals dorthin zurück. Siebter, Gott führte mich aus meiner Heimat. Er schickt einen Engel vor dir her. Achter, wenn die Frau nicht mitkommt, bist du frei. Aber bringe Isaak nicht dorthin. Neunter, der Diener legte seine Hand unter Abrahams Bein. Er versprach es ihm. Zehnter, der Diener nahm 10 Kamele und Geschenke mit. Er reiste nach Mesopotamien. Elfter, er ließ die Kamele am Abend am Brunnen ausruhen. Frauen kamen zum Wasser holen. Zwölfter, er betete, Gott von Abraham, hilf mir heute. Sei gut zu meinem Herrn. Dreizehnter, ich stehe hier am Brunnen. Die jungen Frauen kommen jetzt zum Wasser holen. Vierzehnter, ich bitte eine Frau um Wasser. Wenn sie auch den Kamelen gibt, ist sie die Richtige. Fünfzehnter, er war noch nicht fertig mit dem Gebet. Da kam Rebekka mit einem Krug. Sechzehnter, das Mädchen war sehr schön. Sie füllte ihren Krug am Brunnen. Siebzehnter, der Diener lief zu ihr. Er sagte, bitte gib mir ein wenig Wasser. Achtzehnter, sie sagte, trink, mein Herr. Sie gab ihm schnell Wasser aus ihrem Krug. Neunzehnter, dann sagte sie, ich hole auch Wasser für deine Kamele. Sie sollen genug trinken. Zwanzigster, sie goss das Wasser schnell aus. Sie lief oft zum Brunnen für alle Kamele. 21. Der Mann sah ihr schweigend zu. Er wollte wissen, ob Gott die Reise segnet. 22. Die Kamele hatten genug getrunken. Da gab er ihr einen goldenen Ring und Armbänder. 23. Er fragte, wer ist dein Vater? Haben wir Platz zum Schlafen in seinem Haus? 24. Sie sagte, mein Vater ist Betuel. Er ist der Sohn von Milka und Nahor. 25. Sie sagte auch, wir haben viel Stroh und Futter. Wir haben auch Platz. 26. Der Mann verbeugte sich tief vor Gott. 27. Er sagte, danke Gott von Abraham. Er führte mich direkt zu Abrahams Verwandten. 28. Das Mädchen lief nach Hause. Sie erzählte ihrer Mutter alles. 29. Rebekka hatte einen Bruder namens Laban. Laban lief zum Mann am Brunnen. 30. Er sah den Schmuck an seiner Schwester. Der Mann stand noch bei den Kamelen. 31. Laban sagte, komm herein, du Gesegneter von Gott. Warum stehst du draußen? 32. Der Mann ging ins Haus. Laban gab den Kamelen Futter und den Männern Wasser. 33. Sie gaben ihm Essen. Aber er wollte erst seine Nachricht sagen. Laban sagte, sprich. 34. Er sagte, ich bin der Diener von Abraham. 35. Gott hat Abraham sehr reich gemacht. Er hat viele Tiere, Silber und Gold. 36. Sarah bekam einen Sohn im Alter. Abraham gab ihm alles, was er hat. 37. Mein Herr gab mir einen Auftrag. Ich soll keine Frau aus Kanaan suchen. 38. Ich soll zu seiner Familie gehen. Dort soll ich eine Frau für Isaak finden. 39. Ich fragte ihn, was ist, wenn die Frau nicht mitkommt? 40. Er sagte, Gott schickt seinen Engel mit dir. Du findest eine Frau bei meiner Familie. 41. Wenn sie dir die Frau nicht geben, bist du frei. Dann gilt dein Versprechen nicht. 42. Heute kam ich zum Brunnen. Ich betete zu Gott für Erfolg auf meiner Reise. 43. Ich stand am Brunnen. Ich wartete auf ein Mädchen, das Wasser holt. 44. Sie sollte mir Wasser geben und auch meinen Kamelen. Dann ist sie die Richtige. 45. Bevor ich fertig war, kam Rebekka. Ich bat sie um Wasser. 46. Sie gab mir sofort Wasser. Sie gab auch meinen Kamelen Wasser. 47. Ich fragte sie nach ihrem Vater. Dann gab ich ihr den Schmuck. 48. Ich dankte Gott. Er führte mich den richtigen Weg zur Verwandtschaft meines Herrn. 49. Sagt mir jetzt, wollt ihr gut zu meinem Herrn sein? Sagt es mir bitte. 50. Laban und Betuel sagten, das kommt von Gott. Wir können nichts dagegen sagen. 51. Hier ist Rebekka. Nimm sie mit. Sie soll die Frau von Isaak werden. 52. Der Diener hörte das. Er verbeugte sich tief vor Gott. 53. Er gab Rebekka Geschenke aus Silber und Gold. Auch ihre Familie bekam Geschenke. 54. Sie aßen und tranken. Am Morgen wollte der Diener sofort abreisen. 55. Die Familie sagte, lass das Mädchen noch 10 Tage hier bleiben. 56. Er sagte, haltet mich nicht auf. Gott hat meine Reise gesegnet. 57. Sie sagten, wir rufen das Mädchen und fragen sie selbst Rasse 58. Sie fragten Rebekka, willst du mit diesem Manne gehen? Sie sagte, ja. 59. Sie ließen Rebekka ziehen. Der Diener Abrahams nahm sie mit. 60. Sie segneten Rebekka. Sie wünschten ihr sehr viele Kinder und Erfolg. 61. Rebekka und ihre Dienerinnen ritten auf den Kamelen. Sie folgten dem Mann. 62. Isaak kam gerade von einem Brunnen. Er wohnte im Süden des Landes. 63. Am Abend ging Isaak auf das Feld. Er sah die Kamele kommen. 64. Rebekka sah Isaak auch. Sie stieg schnell vom Kamel ab. 65. Sie fragte, wer ist dieser Mann? Der Diener sagte, das ist mein Herr. 66. Der Diener erzählte Isaak alles, was er getan hatte. 67. Isaak führte Rebekka in das Zelt. Sie wurde seine Frau und er liebte sie.